Abschnitt 4 aus Nicholas Nickleby, Band 7 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 55. Kapitel: Familienangelegenheiten, Sorgen, Hoffnungen, Täuschungen und Kümmernisse. Mrs. Nickleby hatte Madeleines ganze Geschichte von ihren Kindern, soweit Nicholas und Käthchen dieselbe kannten, gehört. Nicholas hatte ihr sorgfältig auseinandergesetzt, in welcher verantwortlichen Stellung er sich befände, und sie auf die Möglichkeit vorbereitet, dass sie die junge Dame in ihrem Hause würde aufnehmen müssen. Allein die ganze Sache war ihr trotz dem allen von dem Augenblicke der ihr gemachten vertraulichen Eröffnung an fortwährend geheimnisvoll und unerklärlich geblieben, wurde ihr auch durch aber und abermals versuchte Erklärungen nicht klarer, sondern vielmehr nur immer dunkler, je länger sie darüber nachdachte und sprach. »Um alles in der Welt, Käthchen«, resonierte die gute Dame, »wenn die Herren Wohlgemut nicht wollen, dass die junge Dame heiraten soll, warum stellen sie nicht eine Klage gegen den Lord-Kanzler an, bewirken, dass sie unter Kanzleivormundschaft gestellt und ihrer Sicherheit halber in das Fleet-Gefängnis gebracht wird?« Anmerken des Übersetzers: Unsinn, wie man leicht sieht. Die Dame faselt wie gewöhnlich und will sagen, die Sache sollte beim Kanzleigerichte anhängig gemacht werden und so weiter. Ich habe solche Dinge 100-mal in den Zeitungen gelesen. Oder wenn Sie, wie Nicholas sagt, eine so erstaunliche Liebe zu ihr haben, warum heiraten Sie sie nicht selbst? Ich meine, einer von Ihnen. Und wenn Sie weder das eine noch das andere wollen, so ist es doch schlechterdings keinem Menschenverstande begreiflich, weshalb Nicholas Himmel und Erde in Bewegung setzen soll, um anderer Leute Trauungen zu verhindern. »Sie verstehen wohl nicht ganz«, sagte Käthchen schonend. »Das muss ich sagen, liebes Käthchen, du bist äußerst höflich«, versetzte Mrs. Nickleby. »Ich hoffe doch, selbst geheiratet und andere Leute heiraten gesehen zu haben.« »Nicht verstehen? Mich wundert's doch.« »Ich weiß, dass Sie viel Erfahrung haben, liebste Mutter«, sagte Käthchen, »und wollte nur sagen, dass Sie vielleicht noch nicht alle auf die Sache bezügliche Umstände gehörig eingenommen hätten. Wir mögen sie ihnen ungeschickt vorgetragen haben.« »Das scheint allerdings der Fall zu sein«, fiel ihre Mutter lebhaft ein, »ist aber eure Sache und natürlich meine Schuld nicht. Doch da die Umstände für sich selber reden, so werde ich mir die Freiheit nehmen zu sagen, liebes Kind, dass ich verstehe und oben ein vollkommen, wenn ihr, du und Nicholas auch 10-mal anderer Meinung seid. Warum wird so viel Wesens gemacht, weil diese Miss Magdalene einen Mann heiraten soll, der älter als sie ist? Dein seliger Vater war älter als ich, 4½ Jahr. Jane Debabs, die Familie, wohnte in dem allerliebsten kleinen weißen einstöckigen Hause mit einem Strohdache, das ganz mit Efeu und Schlingpflanzen bewachsen war, und ein wunderhübsches Portal mit Geißblatt und allem, was sonst dazugehört hatte. Und wenn wir an Sommerabenden Tee darin tranken, so fielen uns die Ohrwürmer in die Tassen und die Frösche hüpften uns in den Schoß und sahen uns dann so klug an aus ihren großen Augen wie Menschenkinder. Jane Debas heiratete einen Mann, der weit älter war als sie, ließ sich durch keine Vorstellungen davon abbringen, ihm zum Traualtare zu folgen und hatte eine Liebe zu ihm, die ihresgleichen nicht fand. Um Jane Debas wurde gar kein Wesen gemacht. Ihr Gatte war ein höchst ehrenwerter und vortrefflicher Mann und alle Welt sagte nur Gutes von ihm. Warum sollen also um diese Magdalene solche Umstände gemacht werden? Der ihr bestimmte Mann ist weit älter, er ist ihr verhasst und ist kein ehrenwerter und vortrefflicher Mann. Ist der Fall also nicht ein durchaus verschiedener? Entgegnete Käthchen. Mrs. Nickleby erwiderte hierauf nur, sie glaubte wohl, dass sie sehr einfältig wäre. Ja, die Sache litte kaum einen Zweifel, denn ihre eigenen Kinder ließen wenig daran fehlen, es ihr tagtäglich zu sagen. Sie sei fürwahr ein wenig älter wie Kätchen und Nikolas, und vielleicht gäbe es törichte Leute, welche dächten, dass sie doch eigentlich wohl am besten wissen müsste. Indes hätte sie freilich Unrecht, natürlich Unrecht, immer Unrecht, könnte gar nicht recht haben und täte daher am klügsten, ganz still zu schweigen. Kätchen bemühte sich eine Stunde lang, sie zu versöhnen, sie auf einen richtigen Standpunkt zu stellen, allein sie erwiderte nur in abgebrochenen Worten: »Ganz recht, schon gut, warum fragt ihr mich? Meine Meinung hat einmal kein Gewicht. Was ich sage, wird ja doch nicht beachtet«, und so fort. So war es geblieben, bis Nikolas Kätchen abgeholt. Als das Geschwisterpaar mit Madeline zurückkehrte, hatte Mrs. Nickleby ihre Wichtigkeit bei sich selbst außer Zweifel gesetzt. Der Gedanke an das Missgeschick eines so jungen und schönen Mädchens hatte ihre Teilnahme erweckt, und sie bezeigte daher den lebhaftesten und liebevollsten Eifer, spendete sich selber großes Lob, Nikolas empfohlen zu haben, was er getan, wiederholte mehrmals, wie glücklich sich doch alles gefügt habe, und gab sehr deutlich zu verstehen, wie sehr wesentlich ihre Aufmunterung und Weisheit dazu beigetragen. Gleichviel, ob es sich wirklich so verhielt oder nicht, sie hatte zum Jubilieren starken Grund. Die Brüder erteilten nach ihrer Rückkehr Nikolas so große Lobsprüche und legten so viel Freude über die veränderte Lage der Dinge sowie darüber an den Tag, dass die junge Dame von so schweren und drohenden Leiden und Gefahren erlöst wäre, dass Mrs. Nickleby ihrer Tochter mehrmals wiederholte, sie betrachte das Glück der Familie jetzt als so gut wie gemacht. Mr. Charles Wohlgemuth hatte, wie sie bestimmt versicherte, in der ersten Freude und Überraschung so gut wie gesagt, und sie hielt sich daher mit Recht aller ihrer Sorgen ledig oder doch so gut wie ledig. Für Madelines Kräfte wurde der plötzliche und furchtbare Schlag, den sie nach so langen Seelenleiden erlitten, zu viel. Als sie aus dem Zustande der Betäubung erwachte, welche die glückliche Folge des grausigen Todes ihres Vaters gewesen war, verfiel sie in eine langwierige und lebensgefährliche Krankheit. Sie genas nur sehr allmählich, und wie hätte sie unempfindlich bei der unermüdlichen, sorgsamen Pflege des eifrigen, liebevollen, zartsinnigen Kätchens bleiben, wie hätte es fehlen können, dass die 1000 kleinen, wohltuenden Liebesdienste, die wir auf dem Krankenlager so dankbar erkennen und genesen so leicht vergessen, bei Madeline einen tiefen Eindruck hervorbrachten, die das gefühlvollste und zärtlichste Herz besaß, der Liebeserweisungen von Seiten ihres eigenen Geschlechts fast fremd und für das so lange unbekannte und vergeblich ersehnte Mitgefühl durch schmerzliches Leiden so empfänglich geworden war. Tage wirkten wie Jahre, sie mit Kätchen auf das Innigste zu befreunden, und wen hätte es Wunder nehmen können, dass sie die Lobsprüche, welche Kätchen dem Bruder zu erteilen pflegte, mit immer lebhafterer Teilnahme anhörte, dass ihr Nikolas Bild fast beständig vorschwebte oder dass ihre Dankbarkeit vielleicht in ein noch wärmeres Gefühl überging. »Mein liebes Kind«, pflegte Mrs. Nickleby zu sagen, wenn sie mit jener studierten Vorsicht im Krankenzimmer erschien, welche mehr als Kavalleristenschritt geeignet ist, die Nerven eines Patienten anzugreifen. »Wie befinden Sie sich heute Abend? Ich hoffe besser.« Antwortete Kätchen dann, so fuhr sie im verweisenden Tone fort: »Ei, ei, sprich doch nicht so laut!« Und ihr Geflüster hätte das Blut des kräftigsten Mannes in den Adern erstarren machen können. blieb dann Kätchen ganz ruhig, so fügte die würdige Dame, während sie so sacht umherschlich, dass der Fußboden knisterte, wohl hinzu: »Mein Sohn Nikolas ist eben zu Hause gekommen, und ich komme wie gewöhnlich, Liebe, um aus Ihrem eigenen Munde genau zu vernehmen, wie Sie sich befinden, denn er beruhigt sich niemals und schlechterdings bei meinem Berichte nicht.« »Er ist heute Abend länger als gewöhnlich ausgeblieben«, erwiderte Madeline vielleicht, »fast eine halbe Stunde.« Und Mrs. Nickleby rief dann erstaunt aus: »Nun, ihr seid mir denn doch schier unbegreifliche Leutchen hier. Ich habe nicht von fern daran gedacht, dass Nikolas länger als gewöhnlich ausgeblieben sein könnte. Mein seliger Mann pflegte zu sagen, der Appetit wäre die beste Uhr von der Welt, aber Sie haben keinen Appetit, Miss Bray, und ich wollte wirklich, dass es anders wäre und dass Sie ein wenig dazu täten und etwas genössen, wodurch Sie Esslust bekämen. Ich weiß es nicht, aber ich habe gehört, dass 2 bis 3 Dutzend frische Hummer Esslust machten, was freilich auch nichts hilft, da man Esslust haben muss, um sie genießen zu können. Wenn ich aber Hummer sagte, so meinte ich Austern, was indes natürlich dasselbe ist, obwohl ich in der Tat nicht begreife, wie Sie von Nikolas wissen konnten. »Wir sprachen eben zufällig von ihm, liebe Mutter.« »Du scheinst mir überhaupt von weiter nichts zu sprechen, Käthchen, und ich bin auf mein Wort ganz erstaunt, dass du so äußerst gedankenlos bist. Du könntest doch genug andere Gesprächsgegenstände finden, und da du weißt, wie wichtig es ist, Miss Bray angenehm zu zerstreuen, zu erheitern und was weiter dahin gehört, so vermag ich es schlechterdings nicht zu begreifen, was dich veranlasst, immer und immer über dieselbe Sache zu plappern. Du bist eine sehr sorgsame und liebevolle Krankenpflegerin, Käthchen. Ich weiß, dass du es sehr gut meinst, aber so viel muss ich dir sagen. Wenn ich nicht da wäre, so wüsste ich wirklich nicht, wo Miss Bray gute Laune und Heiterkeit hernehmen sollte, was ich auch dem Doktor täglich sage. Er wundert sich, dass ich alles so durchführen und aushalten kann, und ich vermag es mir selbst oft nicht zu erklären. Es ist natürlich angreifend, allein ich weiß, wie vieles von mir hier im Hause abhängt und darf mich daher nicht schonen. Es ist kein besonderer Verdienst dabei, denn es ist notwendig, und so tue ich's.« Hatte sie 3 Viertelstunden auf diese Weise fortgeredet, so erinnerte sie sich endlich, dass sie hinuntergehen müsse, um Nikolas bei seinem Abendessen zu unterhalten. Hatte sie dann Nikolas durch die Mitteilung erheitert, dass sich der Zustand der Patientin ohne Frage verschlimmert habe, so erhöhte sie seine vergnügte Stimmung dadurch, dass sie ihm erzählte, wie trüb, wie einsilbig, wie unfröhlich gelaunt Miss Bray wäre, da ihr Käthchen törichterweise nur von ihm und Familienangelegenheiten vorschwatzte. Hatte sie Nikolas endlich durch diese und ähnliche herzerfreuende Bemerkungen vollkommen komfortabel gemacht, so verbreitete sie sich über alles Wichtige und Schwere, das sie während des Tages getan und ausgerichtet, und ließ sich nicht selten bis zu Tränen durch den Gedanken rühren, was aus der Familie werden sollte, wenn ihr, der würdigen Dame, etwas zustieße. Bisweilen, oder vielmehr nicht eben selten, kehrte Nikolas mit Mr. Frank Wohlgemut nach Hause zurück, der von den Brüdern beauftragt war, sich nach Madelines Befinden zu erkundigen. Mrs. Nickleby hielt es dann stets für ganz besonders wichtig, ihre 5 Sinne beieinander zu haben, denn gewisse Anzeichen hatten sie auf die scharfsinnige Vermutung geführt, dass Mr. Frank nicht bloß erschiene, um sich im Auftrage der Brüder nach Madelines Zustande zu erkundigen, über welchen sie sich ja alle Morgen von Nikolas Bericht erstatten ließen, sondern ebenso sehr, um Käthchen zu sehen. Es waren stolze Stunden für Mrs. Nickleby. Sie entwickelte in denselben eine überschwängliche Weisheit und Umsicht, nahm überdies ein geheimnisvolles Wesen an, und unvergleichlich waren die schlaue Taktik, die unergründlichen Kriegslisten, derer sie sich bediente, um zu erforschen, ob sie in ihrer Vermutung recht hätte, und wenn es der Fall wäre, Mr. Frank dahin zu bringen, sie in sein Vertrauen zu ziehen und sich ihrer Entscheidung auf Gnade und Ungnade zu unterwerfen. Zur Förderung dieser ihrer großen Zwecke ließ sie schwere und leichte Artillerie spielen, so wie sie zur Erreichung des Ziels, das sie sich vorgesteckt, mannigfache und entgegengesetzte Mittel in Anwendung brachte. Das eine Mal war sie lauter Zuvorkommenheit und Herzlichkeit, ein anderes lauter Steifheit und Frostigkeit. Heute war es, als ob sie dem Unglücklichen ihr ganzes Herz aufzuschließen im Begriff stände, und morgen empfing sie ihn mit der entschiedensten Zurückhaltung, wie wenn ihr ein neues Licht aufgegangen wäre, oder als ob sie seine Absichten erraten und beschlossen hätte, denselben unwiderruflich entgegenzutreten, als ob sie es für ihre heilige Pflicht hielte, mit spartanischer Festigkeit zu handeln und Hoffnungen im Aufkeimen zu vernichten, welche nun einmal nie und nimmer verwirklicht werden könnten. Wiederum ein anderes Mal, wenn weder Nikolas noch Käthchen zugegen war, ließ sie Andeutungen fallen, dass es ihre Absicht wäre, ihre Tochter auf einige Jahre zur Herstellung der angegriffenen Gesundheit derselben nach Frankreich oder Schottland oder zum Besuch nach Amerika oder nach irgendeinem anderen Lande zu schicken, immer so, dass im Hintergrunde eine lange und schreckliche Trennung drohte. Ja, sie ging noch weiter, deutete in dunklen Ausdrücken auf eine Neigung hin, welche von dem Sohne eines ehemaligen Nachbars, einem gewissen Horatio Peltirogus, einem jungen Gentleman, der zu der Zeit etwa 4 Jahre alt sein mochte, für ihre Tochter gehegt werde, und stellte die Sache als eine zwischen den beiden Familien so gut als abgemachte dar, wobei es nur noch darauf ankäme, dass Käthchen endlich erklärte, sich zur unsäglichen Freude und vollkommensten Zufriedenheit aller Beteiligten vermählen zu wollen. Eines Abends, als Mrs. Nickleby diese letzterwähnte Miene mit außerordentlichem Effekte hatte springen lassen, nahm sie im vollen Stolze und Herzensjubel darüber Gelegenheit, vor dem Schlafengehen Nikolas in Betreff des ihre Gedanken so lebhaft beschäftigenden Gegenstandes zu sondieren, und zweifelte dabei nicht im Mindesten, dass er ihre Meinung vollkommen teilen werde. Sie näherte sich daher der Frage durch verschiedene lobende allgemeine Bemerkungen über Mr. Frank Wohlgemuths Liebenswürdigkeit. »Sie haben ganz recht, Mutter«, sagte Nicholas, »ganz recht. Er ist ein sehr liebenswürdiger Mensch.« »Und ein hübscher junger Mann.« »Gewiss.« »Wie würdest du seine Nase nennen?« fuhr Mrs. Nickleby, getrieben von dem Wunsche, Nikolas Teilnahme an dem Gegenstande auf den höchsten Punkt zu steigern, fort. »Wie ich seine Nase nennen würde?« lautete Nikolas Gegenfrage. »Ich meine den Stil derselben, ihre architektonische Ordnung, wenn ich mich so ausdrücken darf. Ich bin nicht sehr gelehrt in Nasen. Nennst du sie römisch oder griechisch?« »Auf mein Wort, Mutter«, versetzte Nikolas lachend, »so viel ich mich erinnern kann, würde ich sie den Gemischten zuzählen, doch mein Gedächtnis könnte mich leicht täuschen. Wenn es Ihnen aber Vergnügen macht, so will ich genauer zusehen und Ihnen dann meine Bemerkungen mitteilen.« »Das würde mir äußerst angenehm sein, lieber Sohn.« »Nun gut, so will ich es tun.« Nikolas setzte seine durch dieses Gespräch unterbrochene Lektüre wieder fort. Mrs. Nickleby schwieg eine Weile und hub darauf von Neuem an. Er hält sehr, sehr viel von dir, Nikolas. Hat er Ihnen das anvertraut, Mutter? Gleich viel, ob er es getan hat oder nicht, aber ich halte es jedenfalls für sehr notwendig, für dringend notwendig, dass jemand sein Vertrauen besitze. Nikolas blickte sie fragend an, das Bewusstsein, im alleinigen Besitze eines großen Geheimnisses zu sein, befeuerte sie noch mehr und sie fuhr daher mit großem Eifer fort. »Es ist mir rein unerklärlich, liebster Nikolas, wie es möglich gewesen, dass du gar nichts davon bemerkt hast, obwohl ich freilich bekennen muss, dass man in solchen Dingen bei den Männern nicht den Scharfblick der Frauen erwarten darf.« Sie ging noch genauer in dies Thema ein, Nikolas schneuzte das Licht, lehnte auf seinem Stuhle zurück, nahm eine Miene geduldigen Leidens und trübseliger Ergebung an, und Mrs. Nickleby sprach endlich weiter. »Ich halte es für meine Pflicht, dir zu sagen, was ich weiß, nicht bloß, weil du ein Recht hast, es gleichfalls zu wissen und alles zu erfahren, was in der Familie vorgeht, sondern auch, weil es in deinen Kräften steht, die Angelegenheit sehr wesentlich zu fördern und weil es keinen Zweifel leidet, dass es jedenfalls gut ist, in solchen Dingen zu wissen, woran man ist. Du kannst aber außerordentlich viel tun. Zum Beispiel bisweilen in den Garten gehen, dich auf ein Weilchen in dein Zimmer zurückziehen, dich stellen, als ob du schliefest, oder vorgeben, dass du noch ein vergessenes Geschäft auszurichten hättest und mit Smike auf eine oder ein paar Stunden ausgehen. Dies alles scheint sehr unbedeutend zu sein, und du lachst vielleicht darüber, dass ich eine so große Wichtigkeit darauf lege. Allein, ich kann dich versichern, und du wirst die Erfahrung selbst machen, lieber Nikolas, wenn du dich einmal verliebst, was ich auch hoffe und wünsche, vorausgesetzt, dass die Dame achtbar und wohlanständig ist, was sich natürlich auch von selbst versteht, denn du würdest unmöglich zu einem anderen Frauenzimmer eine Neigung fassen können. Also, wie gesagt, ich kann dich versichern, dass von all diesen Kleinigkeiten weit mehr abhängt, als du wohl glauben magst. Wenn dein seliger Vater noch lebte, so würde er dir sagen, wie viel auf das Alleingelassenwerden ankam. Natürlich musst du nicht hinausgehen, als ob es absichtlich geschehe, und ebenso musst du auch wieder wie zufällig hereinkommen. Hustest du, pfeifst du, summst du ein Liedchen oder dergleichen, ehe du die Tür öffnest, um sie wissen zu lassen, dass du kommst, so ist das immer besser. Denn es ist allerdings wohl nicht bloß natürlich, sondern auch vollkommen schicklich und in der Ordnung unter solchen Umständen, aber dennoch macht es verlegen, wenn man junge Leute stört, während sie auf dem Sofa sitzen und was des allen mehr und vielleicht recht sehr töricht ist, jedoch nun einmal zu geschehen pflegt. Nikolas offenbares und tiefes, immer zunehmendes Erstaunen brachte Mrs. Nickleby keineswegs außer Fassung, sondern bestärkte sie vielmehr in ihrer Meinung von ihrer überlegenen Einsicht und Klugheit. Sie hielt daher nur inne, um mit großer Selbstgefälligkeit zu bemerken, dass sie nichts anderes erwartet habe, als ihn überrascht zu sehen, und ging sodann zu einer umständlichen Herzählung und Schilderung von ausnehmend unzusammenhängenden und verwirrenden Zeugnissen und Beweisen über, deren Ergebnis darin bestehen sollte, dass Mr. Frank Wohlgemuth ohne allen Zweifel sterblich in Käthchen verliebt sei. »In wen?« rief Nikolas aus. »In Käthchen. In unser Käthchen? Meine Schwester?« »Mein Himmel, Nikolas, was für ein anderes Käthchen sollte ich denn meinen? Und was sollte mich die ganze Sache kümmern, wenn es sich um ein anderes junges Mädchen handelte?« »Liebste Mutter, es ist unmöglich.« »Sehr wohl, liebster Nikolas«, sagte Mrs. Nickleby mit großem Selbstvertrauen, »warte, und du wirst selbst sehen.« Nikolas hatte nicht die leiseste Ahnung von dem gehabt, was ihm seine Mutter jetzt mitteilte, denn abgesehen davon, dass er in der letzten Zeit häufig außer Hause und mit anderen Dingen so sehr beschäftigt gewesen war, hatte er infolge seiner eifersüchtigen Befürchtungen geglaubt, dass Frank Wohlgemuths häufigen Besuchen eine Neigung für Madeline zum Grunde läge. Auch jetzt hielt er sich noch überzeugt, dass seine Mutter eine gewöhnliche und ganz natürliche Galanterie missdeutet hätte, oder hoffte es doch jedenfalls und bemühte sich, es zu glauben. »Was Sie mir da mitteilen, beunruhigt mich sehr«, sagte er nach einigem Besinnen, »obwohl ich noch immer hoffe, dass Sie sich im Irrtume befinden.« »Ich begreife nicht, warum du das hoffst«, entgegnete Mrs. Nickleby, »indes kannst du dich darauf verlassen, dass ich mich nicht im Irrtume befinde.« »Wie steht es aber mit Kätchen?« »Das ist ein Punkt, über welchen ich noch nicht ganz außer Zweifel bin. Während dieser Krankheit ist sie beständig bei Madeline gewesen.« »Denn die beiden sind unsäglich zärtliche Freundinnen geworden, und um dir die Wahrheit zu gestehen, Nikolas, ich habe dann und wann veranlasst, dass sie sich unten nicht blicken ließ, was mir eine gute Kriegslist zu sein deucht, da es einen jungen Mann anspornt. Er wird nicht zu sicher, weißt du?« Sie sagte dies so, dass man ihr nur zu deutlich ansah, wie hoch erfreut sie war und wie sehr sie sich selber beglückwünschte. Es war daher Nikolas ausnehmend schmerzlich, ihr ihre Hoffnungen zu vereiteln, allein er fühlte, dass er durch Ehre und Pflicht dazu verbunden sei. »Liebste Mutter«, sagte er so schonend als möglich, »sehen Sie aber nicht, dass wir eine höchst unehrenhafte und undankbare Rolle spielen würden, wenn wir, falls Mr. Frank wirklich eine ernstliche Neigung zu Kätchen gefasst hätte, dieselbe auch nur einen Augenblick zu fördern suchten? Sie haben indes die Sache von dieser Seite schwerlich angesehen, denn Sie würden sonst ohne Zweifel mehr auf Ihrer Hut gewesen sein.« »Lassen Sie mich Ihnen meine Meinung auseinandersetzen. Erinnern Sie sich, wie mittellos wir sind.« Mrs. Nickleby schüttelte den Kopf und entgegnete unter Tränen, dass Armut kein Verbrechen sei. »Nein«, fuhr Nikolas fort, »sie sollte jedoch aus demselben Grunde einen edlen Stolz erzeugen, damit sie nicht zu Unwürdigkeiten verleitet und damit wir unsere Selbstachtung bewahren, welche ein Holzhacker und Wasserträger behaupten kann, und besser daran tun, als wenn ein Fürst die seinige behauptet. Erwägen Sie, was wir den beiden Brüdern verdanken, was sie für uns getan haben und noch täglich tun, und zwar mit einer Großmut und Zartsinnigkeit, dass es nur eine sehr unvollkommene Wiedervergeltung sein würde, wenn wir ihnen unser ganzes Leben widmeten. Was für ein Dank würde es aber sein, wenn wir es zuließen, dass Ihr Neffe, Ihr einziger Anverwandter, den Sie als Sohn betrachten und für den Sie ohne Zweifel andere zu seiner Bildung und dem Vermögen, das er erben wird, passende Pläne haben, ein armes, mit uns so nahe verbundenes Mädchen ehelichte? Würde der Schluss nicht unvermeidlich sein, dass wir eine Intrige angesponnen hätten, dass er absichtlich angelockt worden wäre? Sehen Sie die Sache nur recht genau an, Mutter. Würden Sie sich ruhig fühlen, würden Sie glauben, eine ehrliche, offene Rolle gespielt zu haben, wenn die Brüder uns einen ihrer gütigen Besuche machten und sie ihnen die Lage der Dinge zu eröffnen hätten? Die arme Mrs. Nickleby erwiderte unter immer häufiger fließenden Tränen, dass Mr. Frank natürlich vor allen Dingen die Einwilligung seiner Oheime zu erbitten haben würde. Das würde ihn allerdings in eine bessere Stellung zu seinen Oheimen bringen, sagte Nikolas. Wir aber würden fortwährend dem Verdacht ausgesetzt, die Entfernung zwischen uns würde noch ebenso groß, die unsererseits zu erwartenden Vorteile würden ebenso offenbar bleiben. Wir rechnen indes vielleicht bei der ganzen Angelegenheit ohne den Wirt, fügte er heiterer hinzu, »und ich hoffe und glaube es fest. Sollte ich irren, so habe ich das Vertrauen zu Käthchen, dass sie meine Ansichten und Gesinnungen teilen wird, und zu Ihnen, liebste Mutter, dass Sie die Sache nach einiger Überlegung ebenso ansehen werden.« Nach vielen Vorstellungen und Bitten erhielt Nikolas endlich von seiner Mutter das Versprechen, sich alle mögliche Mühe geben zu wollen, ebenso zu denken wie er, und Frank wohlgemut, falls derselbe seine Aufmerksamkeiten fortsetzen sollte, womöglich davon zurückzubringen oder ihm doch wenigstens keine Aufmunterung zu geben. Er beschloss, der Angelegenheit gegen Käthchen nicht eher zu erwähnen, als bis er zu der festen Überzeugung gelangen würde, dass es notwendig sei und sich durch eigene Beobachtung die möglichst genaueste Kunde von der wahren Lage der Dinge zu verschaffen, was ein sehr weiser Beschluss war, nur dass Nikolas an der Ausführung desselben durch neue Unruhen und Sorgen gehindert wurde. Smikes Zustand nämlich wurde sehr bedenklich. Der Arme vermochte kaum noch ohne Beistand aus einem Zimmer in das andere zu wanken und war so bleich und abgezehrt geworden, dass es peinlich war, ihn anzusehen. Der Arzt erklärte, die letzte Hoffnung hinge davon ab, dass er augenblicklich aus London entfernt würde, bezeichnete die Gegend von Devonshire, in welcher Nikolas erzogen worden war, als die bei des Patienten Zustande günstigste, fügte aber auch hinzu, wer ihn dorthin begleite, müsse auf das Schlimmste gefasst sein, denn alle Symptome der Schwindsucht ließen fürchten, dass er nicht lebend zurückkehren werde. Die menschenfreundlichen Brüder hatten sich von dem allem in Kenntnis setzen lassen, und Nikolas wurde noch an dem Morgen, an welchem der Arzt sein Gutachten abgegeben hatte, von Bruder Charles in dessen Privatzimmer gerufen, wo ihn derselbe folgendermaßen anredete. »Mein lieber Herr Nickleby, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ihr Smike soll nicht sterben, wenn wir mit unseren Mitteln und Kräften sein Leben erhalten können. Jedenfalls soll er nicht allein und verlassen sterben. Reisen Sie mit ihm morgen früh ab. Sorgen Sie, dass es ihm an nichts bei seinem Zustande Nötigem fehlt, und verlassen Sie ihn nicht. Verlassen Sie ihn nicht eher, mein Lieber, als bis Sie sich überzeugt haben, dass keine unmittelbare Gefahr droht. Es würde ja in der Tat hart sein, wenn Sie sich gerade jetzt von ihm trennen sollten. Nein, nein, nein, das sollen Sie nicht, beileibe nicht. Heute Abend soll Tim zu Ihnen kommen und Ihnen ein paar Worte zum Abschiede überbringen. Mein lieber Bruder Red, Mr. Nickleby will uns Lebewohl sagen. Er bleibt nicht lange aus, und der junge arme Mensch wird gewiss bald besser sein. Mr. Nickleby hat dann gewiss auch schon gute Menschen gefunden, denen er ihn anvertrauen darf und kann ihn von Zeit zu Zeit besuchen. Wir brauchen gar nicht so sehr zu fürchten. Er wird bald hergestellt sein, recht bald wiederhergestellt sein. Nicht wahr, Red? Was Tim Linkinwater abends sagte oder was er mitbrachte, bedarf keiner besonderen Erwähnung. Nicholas und Smike reisten am folgenden Morgen ab. Und wer, den einen ausgenommen, der erst in der letzten Zeit Freunde gefunden, welche seiner sich annahmen, der vor dem nie freundliche Blicke gekannt oder Worte des Mitleids vernommen, wer hätte sagen können, welche Seelenpein der traurige Abschied bedeutete? »Sie«, rief ihm Nikolas aus dem Schlage hinauslehnend zu, »da stehen Sie noch an der Ecke des Gässchens, und jetzt fehlt auch Käthchen nicht, der du meintest, kein Lebewohl sagen zu können, weil es dir zu viel werden würde. Sie wehet mit dem Tuche, gib ihr doch wenigstens ein Abschiedszeichen.« »Ich kann nicht«, sagte der zitternde Smike, die Augen mit der Hand bedeckend, »sehen Sie sie noch? Ist sie noch da?« »Ja, ja doch. Sie grüßt noch einmal mit der Hand. Ich habe statt deiner den Gruß erwidert. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Sei nur nicht so gar sehr betäubt, mein lieber Freund. Du wirst sie alle wiedersehen.« Der Unglückliche schlug im bittersten Schmerze die emporgehobenen, abgezehrten Hände zusammen. Im Himmel, es ist mein inbrünstiges, demutsvolles Flehen zu Gott im Himmel. Die Worte tönten wie ein Gebet aus gebrochenem Herzen. Ende von Abschnitt 4, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 7. November 2024.